Im Fasching geht es darum, den Winter und böse Geister auszutreiben. Nach der rauen Jahreszeit soll es wieder warm und fruchtbar werden. Auch der soziale und gesellschaftliche Aspekt spielen von jeher eine wichtige Rolle. Das Faschingstreiben war eine freudige Abwechslung zum harten Alltag. Besonders in der Steiermark hat der Fasching eine lange Tradition. Silvia Reinhardt vom Heimatwerk Graz weiß mehr. Die erstmalige Nennung des Wortes Faschings geht auf das 13. Jahrhundert zurück und ab dem 16. Jahrhundert, ab 1577 genau, haben wir Urkunden, wo es dann immer wieder genannt wird, und zwar als Faschdank. Das geht auf die Fastenzeit, auf diesen Begriff zurück. Es meint den letzten Abend vor dem Aschermittwoch noch einmal närrisch sein, noch einmal essen, noch einmal feiern. Mit dem Aschermittwoch endet der Fasching und es folgt die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern. In Österreich beginnt der Fasching traditionell am 5. oder 6. Jänner, dem Dreikönigstag. Häufig wird jedoch auch der 11.11. um 11.11 Uhr als Faschingsbeginn bezeichnet. Das ist eigentlich keine Tradition, zumindest nicht bei uns. Wir haben eben wirklich vom Dreikönigstag bis Aschermittwoch. Das ist die Umkehrung, die man eben vom Faschingdienstag 40 Tage zurückrechnet, dann kommt man auf den 11.11. Jede Region in der Steiermark hat ihre ganz eigenen Bräuche. Besonders traditionell wird der Fasching aber im Ausseerland gefeiert. An den sogenannten Heiligen drei Faschingstagen, vom Faschingsonntag bis zum Faschingdienstag, gibt es in Bad Aussee viel zu sehen. Angefangen mit den Faschingsbriefen über die Trommelweiber, die Bläs und die Flinserl. Letztere sind weit unbekannt und die Ausseer selbst sind besonders stolz auf diese Tradition. Ja, die Flinserl, die sind bei uns in Ausseer ganz alte Brauchtumsgruppen. Die haben ein ganz buntes Gewand, haben die an, und die gehen aber den Faschingtag durchs Ortszentrum. Ein Musi haben sie auch mit und ein Sackerl mit lauter Gurzeln drin und Nüssen auch. Und die kennen, die müssen oft einige Stanzeln, einige Gedichte aufsagen. Und zum Schluss schreien sie alle laut Nuss und oft kriegen sie von den Flinserl nämlich eine Süßigkeiten und eine Nüssen. Ob in Bad Aussee oder in anderen steirischen Gebieten, der närrische Fasching ist auch in der heutigen Zeit ein fixer Bestandteil des Jahres. Und die Ausseer Kinder üben schon jetzt fleißig an ihren Flinserlsprüchen. Fasching Tag, komm na bald wieder. Wenn wir kein Geld nicht haben, stehen wir an wieder. Wenn wir kein wieder haben, stehen wir an auch. Drum sind die drei Fasching Tag gar so viel rar. Nuss!